Müller als Oberanführer nahm seinen Hut, füllte ihn mit Kronentalern, fing an zu teilen und rief: Die sich am heutigen Tage am tapfersten gehalten haben, sollen nun auch die größten Summen empfangen. Fetzer, Schiemann und Zülcher Wilhelm, das seid ihr. Euch will ich euren Anteil nicht zumessen. Nehmt so viel, als euch beliebt. Nach diesen Worten nahmen sich die Genannten nach ihrem Gutdünken. Unter den übrigen geschah die Teilung mit dem vollen Hute. Fetzer berichtete später: Ich nahm ja ein Päckchen, worin 500 bayerische Gulden waren. Dieses mit dem Übrigen, was mir zufiel, machte gerade eine Summe von 7000 Livre aus. Jeder bekam nach seinem Verdienste. Der allergeringsten einer bis 70 Louisdor. Doch die Räuber gaben ihr Geld auch unglaublich schnell wieder aus. Mitwisser und Angeber waren zu bezahlen, korrupte Beamte mussten geschmiert werden und dann gab es genug willige Mädchen, mit denen man das Geld schnellstens verprassen konnte. 8 Jahre lang machte der Fetzer das Rheinland unsicher. Von Köln über Neuss und Düsseldorf bis Mainz und Frankfurt reichte sein Raubrevier. Mehrmals wurde er gefasst, doch immer wieder gelang es ihm auszubrechen. Ein weiterer Raubzug mit einer Beute von 8000 Talern wurde in Selheim ausgeführt. Picard und Fetzer waren die Anführer. Kurz darauf hielt die Polizei bei einem der Teilnehmer, dem Spielmann Mattis, Haussuchung. Und dabei bewies der Fetzer wieder einmal seine besondere Kaltblütigkeit und Raffiniertheit. Der kleinwüchsige Räuberhauptmann legte sich einfach zwischen 2 Kinder ins Bett und schnarchte. Mit seinem bartlosen, fast verdeckten Kopf hielten ihn die Beamten für eines der Kinder. Und so entging Fetzer erneut einer großen Gefahr. Die Kommissare und Gendarme in den französisch besetzten Gebieten allerdings ließen sich immer weniger täuschen. Sie nutzten moderne kriminalistische Methoden, etwa den Einsatz sogenannter Fleischmänner, wie die Polizeispitzel genannt wurden, und machten Gebrauch von Verbrecherkarteikarten. Vor allem aber versuchten sie, die Zusammenarbeit mit den deutschen Fürstentümern zu organisieren. Das Netz gegen den Fetzer wurde immer engmaschiger. Und endlich war der erfolgreichste Kommissar der Räuberzeit am Ziel. Der öffentliche Ankläger Anton Keil hatte durch seine Spione Nachricht erhalten, dass in Bergen bei Frankfurt ein zu 16-jähriger Galeerenstrafe verurteilter Räuber namens Peter Bock gefangen säße. Keil fuhr sofort persönlich hin, da er vermutete, dass dort auch noch andere Räuber säßen. Im Gefängnis wurde ihm ein junger, untersetzter, kleiner Kerl vorgeführt, der ihm nach der steckbrieflichen Körperbeschreibung vorkam, als sei er der Fetzer. Er ließ ihn genau untersuchen und siehe da, alles Leugnen half nichts. Der berüchtigte Räuberhauptmann war gefunden. Anton Keil gab sich große Mühe, den Verbrecher zu einem Geständnis zu bewegen. Seine Methoden waren für die damalige Zeit neu und unkonventionell. Der öffentliche Ankläger brachte ganze Abende mit seinem Gefangenen zu, ließ ihn in schöne, helle Zimmer bringen, belachte die Anekdoten, die Fetzer über seine Raubzüge zu erzählen wusste, gab ihm Wein zu trinken, so viel er wollte, und gewann so mit der Zeit immer mehr das Vertrauen des Räubers, der ihm nach und nach alles offenbarte. Am schwersten jedoch fiel es Matthias Weber einzugestehen, dass er in einem Wutanfall seine Frau getötet hatte. Doch nicht für diesen Mord, sondern allein für seine Raubüberfälle und Diebstähle wurde er zum Tode verurteilt. Als am 17. Februar 1803 vor dem Spezialgericht in Köln sein Todesurteil gesprochen wurde, zuckte Fetzer mit keiner Miene. Gelassen meinte er: Ich bin zufrieden. Im Kerker wieder angekommen, bat er den Wärter, ihm doch ein Bild von der Guillotine zu verschaffen, die ihn vom Leben zum Tode befördern sollte. Eine solche Maschine hätte er noch nie gesehen. Bis zur Todesstunde beschäftigte er sich damit, Abbildungen der Tötungsmaschine an die Gefängniswände zu malen. Und jedes Mal setzte er seine eigene Person dazu. Bis zum Schluss war er heiter, schenkte seine Schuhe und Strümpfe einem armen Mitgefangenen und als man ihm sagte, die müsse er doch behalten, es sei doch eben sehr kalt, meinte er: Ich werde nicht mehr lange frieren. Als der arme Sünderkarren am Tage der Hinrichtung am Richtplatz angekommen war, sprang Matthias Weber herab, ließ sich auf die Knie nieder und betete laut. Auf dem Blutgerüst hielt er noch, so war es üblich, eine kurze moralisierende Ansprache. Ich hab den Tod 100-mal verdient. ihr Eltern, achtet auf eure Kinder. Lasst sie nicht in die Wirtshäuser, nicht in die Bordelle, die sind schuld.